Marschall Kim Jong-un schenkte der Belegschaft des kriegsversehrten Betriebes für Plastikgebrauchsgüter Rangnang die Fahrzeuge für Pendelverkehr und Verwaltung des Betriebes, die am 29. Mai übergeben wurden. An der Veranstaltung zur Übergabe der Geschenke nahmen die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die leitenden Mitarbeiter und Belegschaft des Betriebes teil.